I want to talk today about having impact. Und möchte darüber sprechen, was es bedeutet, einen Eindruck zu hinterlassen. An impact. Also eher einen Eindruck zu machen, Einfluss zu haben. Einfluss ist so schwach. Impact. That's impact. Also that's impact. Impact ist ein richtiger Eindruck im wörtlichen Sinn, wenn man. This is influence. Okay. Also Einfluss ist so ganz leicht. That's influence. Das ist Einfluss. That's impact. Und Eindruck ist etwas Festes. That's impact. Das macht einen Unterschied. So let's pick a word. What's the word? Einschlag. That's nice. I like that word. Einschlag. Okay, Einschlag. Okay, I want to try to impact you myself right now. And ich möchte einen Einschlag auf euch machen. No. All right, let's say starke Einfluss. Einen starken Einfluss. Okay, pick a word. Starken Eindruck. Okay, Greg will decide. He's translating. Okay, now you got to listen. I'm going to try to influence you. Aber ich versuche jetzt einen starken Eindruck auf euch zu machen. Okay, by myself. Und zwar ganz alleine. And then you'll see the difference between me doing it and then doing it together. Und dann seht ihr auch, wie es ist, wenn es nur ich mache und wenn wir es alle tun. You got to listen. Can you hear that? Könnt ihr das hören? Getting impacted? Macht das irgendeinen Eindruck? Are you getting really impacted? Das ist jetzt echt beeindruckend für euch. It's hard to impact somebody by yourself. Es ist sehr schwer, einen Eindruck auf jemanden zu machen, wenn man ganz alleine ist. It says in Leviticus that five will chase 100 and 10 will chase 10,000. Und im dritten Buch Mose steht eben, dass 500 jagen, aber 500 eben 1000. I have visited some of the most powerful churches in the world. Und ich habe eine der oder manche der der einflussreichsten Gemeinden in der Welt besucht. Two of them. Und zwei davon. Andy Stanley's Church. Andy Stanley's Gemeinde. And his father Charles Stanley. Und auch die von seinem Vater Charles Stanley. They had such an impact on me. Und die haben mich wirklich so beeindruckt. And they are so impacting the world. Und haben auch so einen Einfluss in der Welt. It's difficult to impact anything by yourself. Und es ist eben sehr schwierig, ganz auf sich allein gestellt Einfluss zu haben. But I want you to watch this video. Und ich möchte gerne, dass ihr euch dieses Video anseht. Dim the lights and let's see what a difference it makes when you're doing something together. Und dann seht ihr auch, was für einen Unterschied es macht, wenn man etwas gemeinsam tut. Okay. Does it ever rain like that here? Yeah, that's cool, huh? What an impact we can have together. Was für einen Eindruck wir machen können, wenn wir alle zusammenstehen. And I just love the series Doing Life Together. Und ich liebe einfach diese Serie, das Leben gemeinsam leben. There's intimacy when we're in small groups. Denn es gibt eine große Nähe, wenn man in einer Kleingruppe ist. When we started the church. Und als wir die Gemeinde also anfingen hier in Wien. Sometimes 3 people would come, sometimes 15 people would waren come. Waren manchmal 3 Leute anwesend, manchmal waren es 15. And sometimes it was you're expecting 20 and 4 come. Und manchmal haben wir 20 erwartet und es kamen nur 4. Sometimes you're expecting 15 and 1 comes. Und manchmal 15 und nur einer kam. From the very beginning I decided in my mind that I would never be disappointed. Und von Anfang an habe ich mir vorgenommen, nie enttäuscht zu sein. Because the less people that come, the more intimate something is. Denn je weniger Menschen da sind, desto intimer wird eine Atmosphäre. And if only one comes, then I will have the best time, the most intimate time with one person. Und wenn nur eine Person da ist, dann werde ich die beste Zeit, nämlich die intimste Zeit mit dieser einen Person haben. But the more people that come, aber je mehr Menschen you da have sind, an advantage because it can be more celebrative and more dynamic. Das hat wieder den Vorteil, dass es eben feierlicher wird und vielleicht dynamischer. You have more intimacy with less. Du hast da mehr Intimität mit weniger Menschen. You have a greater impact with more. Aber du hast einen größeren Einfluss mit mehr. And we need both. Und wir brauchen beides. We need to be part of something small. Wir müssen Teil von etwas sehr Kleinem sein. We need to be somewhere where we can pour our life, we can talk. Und wir brauchen etwas, wo wir unser Leben wirklich ausbreiten können, wo wir reden können. When I was in the States, I was spending my day with Cousin Eddie. Und als ich jetzt eben in den USA war, habe ich einen Tag mit meinem Cousin Eddie verbracht. And like I said, Eddie loves to talk. Und Eddie liebt es zu sprechen. And that was the first day. Und das war unser erster Tag. And I went to get my motorcycle, took my written test. Und ich bin eben gegangen, um das Motorrad abzuholen, habe den schriftlichen Test, den Theorieteil absolviert. And I got a chance to witness to the lady who was giving me the permit. Und habe ihm auch dieser Dame Zeugnis gegeben, die mir dann diesen Schein ausgestellt hat. I told her about Christ and und ich habe ihr über Christus erzählt. I just love to live my life having an impact. Und liebe es einfach, mein Leben zu leben und einen Eindruck zu machen. I can say before the Lord that every single day that we were in America, we had an impact. Und ich weiß, dass jeder einzelne Tag in den USA, da hatten wir Einfluss in irgendeiner Art und Weise. Every house that we visited, we tried to do something for them. In jedem Heim, wo wir waren, haben wir versucht, etwas für die Menschen dort zu tun. And it was just, it's like Jesus said in Acts. It says in Acts 20:35. Und so wie Jesus, also in Apostelgeschichte 20:35, quotes the words of Christ. Und da wird ein Wort Christi zitiert. It is more blessed to give than to receive. Es ist seliger zu geben als zu nehmen. But don't underestimate, it is a blessing to receive. Aber man darf es unterschätzen, es ist auch ein Segen zu empfangen. I love to receive. Und ich liebe es, Dinge zu empfangen. But it's more blessed to give. Aber also besser ist es noch zu geben. Yeah. So the first day I went to I went to a bookstore. Und am ersten Tag bin ich auch in ein Buchgeschäft. And Cousin Eddie was with me. Und mein Cousin and war I said, mit Eddie, mir. I said, Eddie, stop talking to me. Go somewhere and look at some war books or something. Und ich habe gesagt, Eddie, hör mal auf zu reden. Geh mal irgendwo hin, schau dir irgendwelche Bücher über den Krieg an oder sowas. He says, what are you looking for? I said, I don't know, but when I see it, I'll know it. Und er hat gesagt, was suchst du? Und ich sagte, ich weiß nicht, aber wenn ich es sehe, dann weiß ich es. So I was looking under the audio department where they put books on tapes. Und so war ich eben in dieser Audioabteilung, wo Bücher auf DVD. And a very, very, very last CD on the shelf, the last one. Und die letzte CD in diesem Regal was this one. War die hier. It's called No Can Do. Und das heißt, Knowledge can do. Ach so, also Wissen reicht, ja, oder? And it says, put your know-how into action. Praktiziere das, was du erkannt hast. Yeah, exactly. Put your know-how into action. Also dein Wissen soll Realität werden. And it's Ken Blanchard. Und das ist von Ken Blanchard. He's a believer. Und er ist ein Gläubiger. He was personally discipled by Bill Hybels. Und Bill Hybels hat ihn also gementort. I listened to this over and over and as we were traveling in the car over and over. Ich habe mir diese CD immer wieder angehört, wenn wir im Auto unterwegs waren. And I learned something very important. Und ich habe etwas sehr Wichtiges von ihm gelernt. Three reasons why. Und zwar drei Gründe. Why people do not use what they know. Warum Menschen das nicht anwenden, was sie erkannt haben. Now this is it, I just thought, wow, this is like unbelievable. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, das ist wirklich unglaublich. I never would have guessed it. Ich hätte das nie erraten. Three reasons we'll talk about. Drei Gründe, und wir werden darüber sprechen. Before I mention them, und bevor ich sie nenne, it says in the book of James, möchte ich sagen, dass im Jakobusbrief, chapter 2, in Kapitel 2, it says, faith without works is dead. Dort steht, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Means if your faith does not turn into action. Das bedeutet, wenn dein Glaube nicht praktische Auswirkungen hat, it's useless. Dann ist er nutzlos. James said, even the demons believe. Und der Jakobus schreibt, dass sogar die Dämonen glauben. Even they believe. Und sie glauben ja auch. But the difference is that the world will know that we are followers of Christ. By what we do. Aber der Unterschied ist, dass die Welt erkennen wird, dass wir Nachfolger Christi sind durch das, was wir tun. By how we love each other. Durch die Liebe, die wir untereinander and it's not haben. Just love with words only. Und es ist nicht nur Liebe, die nur in Worten geschieht, but it's love with deeds. Sondern auch Worten, die, Liebe, die sich in Taten ausdrückt. I love what Anthony said. Und ich liebe das, was der Anthony gesagt he hat. Said he gave four principles for small group. Und er hat vier Prinzipien für Kleingruppen I wrote them down. Und ich habe sie mir notiert. Because I use them also for my quiet time with the Lord. Weil ich diese Prinzipien auch für mich persönlich in meiner stillen Zeit mit Gott gebrauche. What were they? It was being authentic. Also das eine war eben das authentisch sein. Number one. Erstens. Number two was frequency. Zweitens die Frequenz, die Häufigkeit. Number three was commitment. Das dritte war die Hingabe. And number four was humility. Und das vierte war die Demut. I'll give you these three reasons why people don't use what they know. Und jetzt gebe ich euch diese drei Gründe, warum Menschen das nicht praktizieren, was sie erkannt haben. It really dawned on me. It came as a wow. Like, das war für mich eine echte Offenbarung. Yeah, like a revelation. Why churches just stop? Warum Gemeinden einfach stagnieren, stehen bleiben? Why there's like a growth and there's something special and then it just dies. Warum es da ein Wachstum gibt, wo etwas Besonderes geschieht und dann stirbt das Ganze einfach. When I was in Andy Stanley's church. Als ich in der Gemeinde von Andy Stanley war. And I walked around, we got a tour. Und wir sind da herumgeführt worden in einer Tour. We walked in. Und wir sind einfach reinspaziert. And there were some people like we have some greeters. Und da waren ein paar Leute, die halt die Menschen begrüßten. And I just said, I'm here for the first time. Und ich habe einfach gesagt, ich bin hier zum allerersten Mal. And they said, wonderful, follow me. Und dann haben sie gesagt, wunderbar, folgen Sie mir bitte. They introduced me to another gentleman. Und sie haben mich einem anderen Herrn vorgestellt. And he said, first time? Und er hat gesagt, zum ersten Mal hier. First time. Sagt ja, erste Mal. He said, would you like a tour of the whole place? Hätten Sie gerne eine Führung durch das ganze Gebäude? I said, I would love a tour of the whole place. Das wäre wirklich super, ja. It was fantastic. Und es war echt fantastisch. And as I was sitting there, und als ich dann dort saß, just watching what they were doing, und mir das einfach so angesehen habe, was sie machten, and they are a really out of the box church. Und das ist eine wirklich dynamische Gemeinde. Out of the box. Also die nicht so in einer Kiste lebt, sondern yeah. Ja, über sich selbst hinaus wächst. I talked about that 3 weeks ago. Und vor ein paar Wochen habe ich darüber auch darüber gesprochen. I was going to bring my motorcycle this morning, but ich wollte eigentlich mein Motorrad mitbringen. We had so much to carry that my wife said, "You got to take the car." Aber wir hatten so viel zu mitnehmen, dass meine Frau gesagt hat, wir fahren heute mit dem Auto. Okay. Okay. I want to put my motorcycle right on the stage. Ich hätte gerne mein Motorrad hier hergestellt. A little bit out of the box. So ein bisschen eben besonders sein. We were sitting in the second row of Andy Stanley's church. Jedenfalls waren wir da in der zweiten Reihe in Andy Stanley's Gemeinde. This is Atlanta, Georgia. Und das ist in Atlanta, in Georgia. 18,000 people come to church. 18,000 Leute kommen zum Gottesdienst. And, there was 3,000 in that service, and there was in that hall, and there was 3,000 in the chapel next to it. Und da, also in der einen Halle waren 3,000 und dann gab es noch einen zweiten Saal, wo auch 3,000 saßen. We were sitting in the second row, Mary and I. Und wir waren da in der zweiten Reihe. And it was dark on the stage and und die Bühne war abgedunkelt. And then there was these two big screens that came on. Und dann waren diese zwei großen Leinwände. Little multimedia. Und eine Multimedia. And then you saw the worship team come in the shadows. Und dann kam das Worship Team. Man sah nur die Schatten. The lights came on. Und das Licht ging an. The song leader steps up. Und also der Lobpreisleiter ging nach vorne. And the first thing he does. Und das erste, was er sagte. Is he sings this song. Oder was er tat, war, er sang dieses Lied. Ba ba ba ba ba baran, ba ba ba ba ba baran, and the whole team came in. Ba baran. Und das ganze Team kam herein. I'm thinking, what in the world? Und sie haben gedacht, was ist das jetzt? And they had lights and they had the rotating heads and a little bit of Und da war die Beleuchtung und diese Glitzerkugeln da. Where am I? In Madison Square Garden. This is unbelievable. Und ich dachte, wo bin ich hier? Es ist ein Konzert. And then the ushers brought in these beach balls. Und dann haben die Saalordner diese Rasseln, ne? Balls that you use on the beach. A beach ball, so Wasserbälle, okay. Yeah, you know, the real light. Also diese Wasserbälle halt hereingebracht. About 500 of them. Und ca. 500 von denen. Everywhere. And I got hit in the head so many times. Und ich habe so oft einen dieser Wasserbälle auf den Kopf bekommen. I was laughing so hard. Und ich habe so lachen müssen. That I was almost crying. I was laughing so hard. Also, I was smacking them and they were going everywhere. I just thought this is an out of the box church. Ich habe gedacht, das ist wirklich eine Gemeinde der anderen Art. And then the message was so awesome. Und dann war die Botschaft aber wirklich so. The worship was beautiful. So unglaublich und so toll. And the service was only 15 minutes long. Und der ganze Gottesdienst hat 50 Minuten gedauert. I thought, how is this possible? Und ich habe mir gedacht, wie ist das möglich? Anyway, impact. Eindruck. They are winning so many people who have never gone to church to Christ. Und es werden dort so viele Menschen gewonnen, die noch nie in eine Kirche gegangen sind. I began to think about the Turkish people around our community. Und ich habe dann auch denken müssen an die türkische Bevölkerung um uns herum. How can we have an impact on them? Wie kann man wirklich einen Einfluss auf sie haben? It cannot be possible that Christ will come back and we've never impacted the Turkish community. It's not possible. Es wäre doch nicht möglich, dass Christus wiederkommt und wir überhaupt keinen Eindruck hinterlassen in dieser türkischen Umgebung. There's got to be a way. Es muss da einen Weg geben. If each of us wenn jeder von uns ask ourselves this question, wenn jeder sich diese Frage stellt, that I asked my brother Paul when I spent time with him. Und diese Frage habe ich auch meinem Bruder Paul gestellt, als I took ich bei ihm a walk war. With my brother Paul. Ich war mit meinem Bruder Paul unterwegs. And I just said, Paul, what's your passion? Und ich habe gesagt, Paul, was ist deine Leidenschaft im Leben? He said, my passion. Und er hat gesagt, meine Leidenschaft is to travel. Ist das Reisen. He said, what? Ich sag, was? He said, my passion is to travel one day the world. Und meine Passion ist es, einmal die Welt zu bereisen. Ich möchte ein abenteuerliches Leben führen. Ich möchte gerne durch die Welt reisen. Es war nicht irgendwie selbstsüchtig, es war einfach seine Passion. Und ich habe mir gedacht, Liberien. You want to travel? Willst du reisen? Let's go to Liberia. Gehen wir nach Liberia. We'll start there. Wir fangen dort an. Then you can help build things, because he's a craftsman. Denn da kannst du vielleicht helfen bei Bauarbeiten, denn er ist Handwerker. Impact. Ein Einfluss. While I was in this church, God spoke three words to me. Und als ich in dieser Gemeinde war, hat Gott drei Worte zu mir gesprochen. And here they are. Und das sind die drei. Rob. Think. Denke. Bigger. Größer. Rob. Think. Denk. Bigger. Größer. You're limiting me. Du schränkst mich ein. And I immediately thought about the keller, the cellar. Und ich habe gleich an unseren Keller denken Why müssen. Does it sit as a Baustelle? Warum ist dieser Keller eine Baustelle? There are 70,000 millionaires in Austria. Es gibt 70,000 Millionäre in Österreich. We only need one. Wir bräuchten nur einen. We don't need 7,000. Wir brauchen nicht 7,000. Or 700. Oder 700. Or 7. Oder 7. We only need one. Einer. Why can't we just pray that God would send one of them? Warum können wir nicht darum beten, dass Gott einen schickt? And just give us 300,000 euro and we can finish the basement. Und uns vielleicht 300,000 euro gibt und wir könnten den Keller fertigstellen. Why can't we think bigger? Warum können wir nicht größer denken? And God gave me this axiom. Und Gott hat mir dieses Axiom gegeben. Rob. No matter how big you think. Egal wie groß du denkst. I am bigger. Ich bin größer. Try that again. Rob. Also Rob. No matter how big you think. Egal wie groß du denkst. I am bigger. Ich bin größer. Let's think bigger. Lasst uns größer denken. Let's think impact. Lasst uns wirklich an Einfluss denken. The Lord might be coming back this year. Vielleicht kommt der Herr dieses Jahr wieder. If I'm in eternity and I look back at my life and time. Und wenn ich in der Ewigkeit bin und ich dann zurückschaue in mein Leben in dieser Zeit. And God shows shows me why we didn't have the impact we could have had. Und Gott mir dann zeigt, warum wir nicht den Eindruck gemacht haben, den wir hätten machen können. And he will say to me, Rob, you could have had a greater impact. Und er dann sagt, Rob, ihr hättet mehr erreichen können. I will cry for the first 10,000 years. Werde ich wahrscheinlich die ersten 10,000 Jahre weinen. I will just cry for 10,000 years. Wahrscheinlich werde ich wirklich 10,000 Jahre lang weinen. I will be so disappointed. We have one opportunity. Und so enttäuscht sein, weil wir haben eine Gelegenheit. To walk by faith and will never, ever, ever, ever. Ever, ever, ever, ever have it again. Eine Gelegenheit im Glauben zu gehen und diese Gelegenheit wird nie, nie, nie wiederkommen. One time, this is it. Einmal, jetzt we don't findet sie do statt. It again. Es gibt keine Wiederholung. We don't die and say, "Oh Lord, give me another chance." Es ist nicht so, dass wir sterben und dann sagen, "Oh Herr, gib mir noch eine Chance." You had your chance. Die Chance war. It's over. Und sie ist vorbei. I want to use this opportunity now. Und ich möchte gerne diese Gelegenheit wirklich wahrnehmen. I want to burn. I've been burning for 32 years. Und ich möchte gern brennen, also seit 32 Jahren brenne ich. Throw something more on there. I just wanna... Aber ich möchte da noch was drauflegen auf dieses Feuer. We can't burn too much. I want to burn in the Lord with such a passion in my heart. Man kann nicht genug brennen. Ich möchte wirklich mit so einer Leidenschaft für den Herrn brennen. With understanding. Aber das, mit Verständnis. Now I want to give you three reasons why we don't apply what we know. Und ich möchte jetzt diese drei Gründe nennen, warum wir das nicht anwenden, was wir erkannt haben. The first one. Der erste ist, is information overload. Dass wir zu viel Information haben. We have too much information. Besitzen einfach zu viel Wissen. We go from information to information. Wir gehen so von einem Stück Information zum nächsten. Thinking that the solutions of life are in more information. Und glauben, dass die Lösungen im Leben, die Lösungen im Leben darin liegen, dass wir mehr Informationen sammeln. So we go from one verse to another verse to another verse to another verse to another verse. Und so gehen wir von einem Vers zum nächsten und zum nächsten Vers. One message to another message to another message to another message. Und eine Botschaft zur nächsten Botschaft zur nächsten Botschaft. I've heard people say, I don't come to church anymore because I don't get fed. Und ich habe gehört, dass Menschen gesagt haben, ich komme gar nicht mehr in die Gemeinde, denn ich bekomme nicht das, was ich brauche. Ich werde nicht genährt. Du wirst nicht genährt. I'll tell you what your problem is. Ich möchte dir gerne sagen, wo das Problem liegt. Und zwar 100%. You do not apply what you know. That's your problem. Du wendest nicht das an, was du erkannt hast. The problem is not me. The problem is not me. Das Problem bin nicht ich. That there's not enough in the message. Dass nicht genug in der Botschaft wäre. You do not apply what you hear. Du wendest nicht das an, was du hörst. Today I will have day 421 in my quiet time. Heute ist der 421. Tag in meiner stillen Zeit mit Gott. Unbroken days. Also Tage, die lückenlos. Of spending at least one unbroken hour with God. Wo ich mindestens also eine Stunde ohne Unterbrechung mit Gott verbracht habe. I committed my heart to this for the rest of my life. Und ich habe mein Herz zu dem hingegeben für den Rest meines Lebens. For my sake, for the church's sake. Um meiner selbst willen und auch um der Gemeinde willen. My theme. Mein Thema has been one verse war ein Vers. For 420 days, one verse. 420 Tage ist das Thema ein einziger Vers gewesen. James 4:8. Jakobus 4, Vers 8. Draw near to God. Nahe dich dem Herrn. God will draw near to you. Und Gott wird sich dir nahen. Every day, the same verse. Jeden Tag derselbe Vers. God, I'm coming near. Gott, ich komme zu dir. Ich komme draw dir nahe. Near to me. Komm mir nahe. The key to the first problem. Und der Schlüssel zum ersten Problem ist, to narrow down, dass man eingrenzt, your information, dass man die Informationen einschränkt, and practice it, und die wenige Informationen praktiziert, and practice it and practice it and practice, dass man es immer wieder praktiziert und tut. It's far easier. Es ist viel leichter, to get new information, sich neue Informationen zu beschaffen, than to apply what we know. Als das anzuwenden, was man schon weiß. Listen again. It is easier to listen to another message. Es ist also leichter, sich noch eine Botschaft anzuhören, than to take the one you heard and apply it. Als diese eine, die man bereits gehört hat, zu nehmen und anzuwenden. It's almost an addiction. Und das ist fast wie eine Sucht. We live in the information age. Und wir leben in diesem Informationszeitalter. We can go to websites that have 10 10,000 sermons. Und wir können Webseiten besuchen, wo 10,000 Predigten sind. What do I want 10,000 sermons for? Aber die Frage ist, wozu brauche ich 10,000 Predigten? I only need one. Ich brauche nur eine. And then I only need one or two verses from that sermon to work on. Und selbst aus dieser Botschaft brauche ich nur einen oder zwei Verse, um daran zu arbeiten. To say to God, help me to understand this. Um Gott zu sagen, hilf mir das zu verstehen. What does it mean for me to draw near to you? Und was bedeutet das für mich, mich dir zu nahen? And how do you draw near to me? Und wie funktioniert das, dass du mir nahe kommst? I want this a part of my life. Ich möchte, dass das ein Teil meines Lebens so wird. We need to narrow down our information. Und so müssen wir die Information wirklich beschränken. When I went for my motorcycle exam in the States, und als ich dann zu meiner Prüfung ging in den USA, zu dieser Motorradprüfung, to rent a small motorbike, da wollte ich ein kleines Motorrad leihen. Like 150cc. Vielleicht so 150 Kubik. I couldn't find one. There was no one renting them. Und ich habe aber keinen Verleih gefunden. Niemand hat solche Motorräder so vermietet. I asked Pastor Paul, und so habe ich Pastor Paul gefragt. Stevens, I said, do you know anyone who has a motorcycle I can borrow? Pastor Paul Stevens, ich habe gefragt, kennst du jemanden, der ein Motorrad hat, das ich ausborgen könnte? He found one. Und hat jemanden gefunden. It was an 800. Und das war eine 800er. Imitation of a Harley. Das ist so eine Imitation einer Harley. I got on this bike and I couldn't even move the steering wheel. Und ich bin aufgesessen und konnte nicht einmal das Lenkrad bewegen. I can't pass the test with this thing. Und ich schaffe die Prüfung nie mit diesem Teil. The only one we have. Aber hat gesagt, das ist das Einzige, das ich habe. Oh my goodness, what am I going to do? Okay, was mache ich jetzt? Practice. Practice, practice. Na dann üb halt damit und üb und üb. I went to the store and I bought some street chalk. You know how they, for the street, you draw on the street. You und know ich bin chalk. Ins Geschäft und habe mir so Kreide besorgt, um auf der Straße zu malen. I got the book and I went to the parking lot of a pet store. Und habe mir dann diese Prüfungsanleitung gekauft und bin dann auf den Parkplatz einer Tierhandlung. They had a big parking lot that was empty. Und die hatten eine riesige Parkfläche, die war ganz leer. I took my tape measure. Und da habe ich dann mein Maßband ausgepackt. Took me 30 minutes and I drew the whole course. Und in 30 Minuten, in einer halben Stunde, hatte ich diesen ganzen Parcours aufgezeichnet. And then I went through it once and twice and three and 10 and 15 times. Und da bin ich 2, 3, 5, 15 Mal and durchgefahren. I thought, I can't get this big bike through this course. Und ich habe mir gedacht, ich schaffe das nicht, mit dieser großen Maschine da durchzufahren. I went back. Und bin dann zurückgegangen. My mother said, I want to go with you. Und dann hat meine Mutter gesagt, ich komme mit dir mit. I want to see what you're doing. Ich möchte sehen, was du machst. Okay. So okay. My mother's standing there and I'm also, like, rum, rum, rum, meine Mutter rum, steht also dann dort und I'm going around the course. Und ich fahre durch diesen Parcours. And I said, okay, we can go, Mom. Und ich habe gesagt, okay, Mom, wir sind jetzt fertig. One more time, come on. Einmal noch. I'm going around and around and around and around. Und ich fahre im Kreis und im Kreis und im Kreis herum. About 40 times I did this course practice. Vielleicht bin ich da 40 Mal durchgefahren. He says in this book that practice does not make perfect. Und sagt in diesem Buch, dass also Übung nie perfekt macht. It's not true. Also stimmt aber nicht. Perfect practice makes perfect. Perfekte Übung macht perfekt. Perfect practice makes perfect. Perfekte Übung macht tatsächlich perfekt. And I went to that test. Und ich bin zu dieser Prüfung angetreten. And I was flawless. Und ich war wirklich fehlerlos. I made one mistake at the end because I didn't understand something. Also einen kleinen Fehler habe ich ganz am Schluss gemacht, weil ich eine Anweisung nicht verstanden habe. Aber der Lehrer hat gesagt, that she was amazed that I could do so well on such a huge bike. Also die Lehrerin hat eigentlich gesagt, dass sie sehr erstaunt war, dass ich so gut war mit so einer schweren Maschine. And I only rode the bike for 5 hours. Und ich war erst 5 Stunden auf dieser Maschine gesessen. But I did something focused. Aber ich habe etwas getan und war dabei voll konzentriert und fokussiert. Our first problem. Unser erstes Problem. We think that the solution to life is in more information. Wir glauben, dass die Lösung im Leben darin liegt, mehr Informationen einzuholen. Und das ist nicht so. It's in less. Es liegt, das Geheimnis ist in weniger Informationen. I never study my Bible without a pen. Deswegen never. Studiere ich meine Bibel auch nie ohne einen Kugelschreiber. Because what I read, I'm just gonna forget where it was. Denn wenn ich es einfach nur lese, werde ich sicher vergessen, wo das stand. I have so many notes in my Bibles that I can't even read the Bible. Und ich habe so viele Notizen in meine Bibel gemacht, dass ich oft die Bibel gar nicht mehr lesen kann. I have to get another Bible. Und muss mir dann eine neue kaufen. And I have all my Bibles in my room. Und dann habe ich all diese Bibeln in meinem Zimmer. So when I read them, it's like yes, yes, yes, of course, yes, of course, yes. Und damit ich das dann auch so vergleichen kann. Problem number two. Das zweite Problem. Negative filtering. ein negativer Filter. That means that what I hear, the good information I receive, das bedeutet also, die gute Information, die ich empfange, I receive it into a negative filter. Empfange ich in einen negativen Filter. So I hear that we can do all things through Christ. Und so höre ich, wir können alle Dinge durch Christus. If God is for us, who can be against us? Und wenn Gott für uns ist, wer soll wider uns sein? We know that everything works to the good for those who love God. Und wir wissen, dass die Dinge zum Besten dienen, denen die Gott lieben. The joy of the Lord is my strength. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. In everything give thanks, for this is God's will. In allen Dingen sag Dank, denn das ist der Wille Gottes. For everything give thanks. Und für alles sag Dank. In all of God's over 7,000 promises. Und in all den 7,000 Verheißungen, die Gott gegeben hat. Most people, die meisten Menschen, because of their upbringing, wegen ihrer Erziehung, have a negative filter. Haben einen negativen Filter. And when the right information comes in, und wenn die richtige Information kommt, they immediately filter it. Wird sofort durch diesen Filter geschickt. Through this idea or through these thoughts. Durch diese Gedanken. That can't be for me. Das kann nicht für mich gelten. Und das funktioniert sicher nicht für Nothing mich. Ever works for me. Also bei mir klappt das nie. I can't really believe that for me. Ich kann das nicht wirklich jetzt für mich that glauben might be und true, annehmen. But I don't know. Es kann ja wahr sein, aber ganz sicher bin ich If mir you nicht. Were around Jesus would get upset. Und wenn Jesus, also wenn du in der Nähe Jesu wärst, würde Jesus, Jesus was so angry at negative filtering. Ärgerlich werden. Und Jesus war ärgerlich über dieses negative Filter. Where's your faith? Und er hat immer gesagt, wo ist euer Glaube? Oh, you of little faith. Also, oh, ihr Kleingläubigen, And then he sagt er said einmal. To this one guy who's Child was full of demons. Und dann sagte zu diesem einen Menschen und dessen Kind war ja voller Dämonen. And the disciples couldn't cast the demon out. Und die Jünger konnten diese Dämonen nicht austreiben. And Jesus said, und Jesus sagte, How long do I have to be with you? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Such an unbelieving generation. So ein ungläubiges Geschlecht. He was upset. Er war wirklich aufgebracht. Negative filtering. Weil dieses negative Filter He da said, war. You cannot put new wine in old wineskins. Und er hat gesagt, du kannst nicht einen neuen Wein in alte Schläuche füllen. You gotta put new wine in a new wineskin. Ein neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. I wanna build, ich möchte bauen. A little rabbit trail. I'll come right back. Das ist ein kleiner Exkurs. I have my heart. I can't even sleep at nights now. Also ich kann gar nicht mehr schlafen nachts. I was reading this book, Good to Great. Ich habe dieses Buch gelesen, Good to Great, von gut zu großartig. You want to hear the books I've been reading? Möchtest du wissen, welche Bücher ich gelesen habe? New book by Bill Hybels, Axioms. Axiome von Bill Hybels. The Eighth Habit by Stephen Covey. Das die achte Gewohnheit, Stephen Covey. Good to Great by Jim Collins. Von gut zu großartig. It is the international bestseller. Das ist ein internationaler Bestseller. And he shows why 11 only 11 companies out of 14 or 1300 und er sagt, warum nur 11 Firmen aus 13 oder 1400 of the Fortune 500 companies only 11 also nur 11 davon became great companies wurden wirklich großartige Firmen. You know why? Wisst ihr warum? No focus. Sie waren nicht fokussiert. The other companies never focused. Die anderen Firmen haben sich nie Only spezialisiert. 11. Nur 11. One minute manager meets the monkey. Der 1-Minuten-Manager trifft einen Affen. My life is full of monkeys, I'm telling mein Leben you. Ist jetzt voller Affen. Leading by the book. Führen nach dem Buch. Ken Blanchard. Ken Blanchard. Seven practices of an effective ministry. Die sieben sieben Praktiken eines effektiven Dienstes. Andy Stanley. Practice number three. Die dritte Praxis war eben Focus. Fokussierung. Over and over again. Focus. Immer wieder. Focus. Fokussierung. Focus. Everyone who is effective is focusing. Jeder, der effektiv ist, fokussiert sich. No can do. Nein reicht auch. No. Knowledge can do. Also no. Also knowledge. Erkenntnis reicht auch. I just mentioned it. Ja, ich habe es erwähnt. Five dysfunctions of a team. Fünf Dysfunktionalitäten eines Very Teams. Very popular book right now. Sehr populär im Joel Augenblick. Joel Osteen's book. Joel Osteen. Your best life now. Dein bestes Leben jetzt. If you have negative filtering. Wenn du einen negativen Filter hast, buy Joel Osteen's book. Dann kauf dir dieses Buch von Joel Osteen. It's seven principles. Er legt darin sieben Prinzipien dar. If you if you're convicted today and say that's me. Und wenn du davon überzeugt bist, dass das zu dir spricht, dass du das order bist, this book with the book table. Dann bestell dieses Buch einfach beim Büchertisch. With Elke. Die Elke macht It's das. Called Your Best Life Now. Das nennt sich dein bestes Leben jetzt. You read this book and it will really help you get rid of this negative filtering. Lies dieses Buch und es wird dir wirklich helfen, diese negativen Filter abzulegen. And the tenth book I'm reading is called Colors of Ministry. Und das letzte Buch, das ich gerade lese, nennt sich Die Farben des Dienstes. You know what this does? It gives me perspective. Und das gibt mir eine Perspektive. And everybody's saying the same thing. Denn alle sagen dasselbe. Focus. Fokussiere dich. Focus. Focus. Fokussiere. And put into practice. Believe it. Und setz es in die Praxis um und glaube es. Step out of yourself. Tret einfach aus dir selbst heraus. 2. Corinthians chapter 10. So wie 2. Korinther 10. Paul says, our warfare. Und da sagte Paul, also unser Krieg is not natural, ist nicht natürlich, but it's supernatural. Kampf, sondern übernatürlich. And we are pulling down strongholds. Und wir reißen Festungen nieder. That raise themselves against the knowledge of God. Die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. These strongholds are negative filters. Und diese Festungen sind negative Filter. And you might be filtering everything I'm saying right now into your negative filter. Und vielleicht filterst du jetzt auch gerade alles, was ich sage, durch deinen negativen Filter. I don't have a negative filter. Ich habe gar keinen negativen Filter. Who does he think he is? Wer glaubt eigentlich, wer er ist? I'm not coming here anymore. Also hier komme ich sicher nicht mehr her. Old wineskins. Alte Schläuche. If you put new wine in an old wineskin, it bursts. Wenn du einen neuen Wein in einen alten Weinschlauch hineinlässt, dann zerreißt er. You cannot survive as a Christian. Und du kannst als Christ auch nicht überleben. Because God's putting in new wine. Weil Gott immer neuen Wein hineinschenkt. And everything that comes in that is so beautiful. Und alles, was hereinkommt und so wunderschön ist, it hurts you. Schmerzt. I don't want to hear this anymore. Ich will das nicht mehr hören. I don't want to hear that all things work to the good. Ich will einfach hören, dass alle Dinge zum Guten wirken. It's hurting me. You're hurting me. Give thanks for all things. Gib Dank, sag Danke in allen Dingen. You're hurting me again. Aber es schmerzt. Pour your life out. Ja, dann God will fill you. Denn Gott wird dich füllen. I'm hurting. Aber es tut jetzt weh. Yes, you're bursting. Ja, und vielleicht zerplatzt du gerade. You're bursting because your negative filter is killing you. Und es zerreißt dich, weil dein negativer Filter dich umbringt. It's killing you. Get alone with God. Such einfach Zeit alleine mit Gott und sag Gott, deliver me. Errette mich. Rip this thing down. Und reiß das nieder. Start like this. Du könntest so anfangen. Say, Lord Jesus. Sag, Herr Jesus. Thank you. Danke. For my negative filter. Für meinen negativen Filter. Because it shows me. Denn er zeigt mir. How much I need you. Wie sehr ich dich brauche. Please remove it. Und bitte entferne ihn. Start with thanksgiving. Fang damit an, dass du Dank sagst. Thank God for it. Dank Gott dafür. And then ask God to remove it. Und dann bitte Gott, ihn zu entfernen. Don't be negative about your negative filter. Sei auch nicht negativ deinem negativen Filter gegenüber. I can't believe I have a negative filter. Ich kann es einfach nicht glauben, dass ich diesen negativen Filter I'll habe. I'll never make it now. I knew I had a problem. Ich schaffe das nicht und ich wusste immer schon, dass ich ein Problem habe. I don't know what I'm gonna do. Ich weiß jetzt nicht, was ich thank machen soll. God. Just thank God. Sondern danke Gott dafür. Danke Lord, ihm. Thank you. Sag danke, Herr. I have a negative filter. Ich habe so einen negativen Filter. I need you. Und ich brauche dich. Praise you. I went to church this morning. Ich bin heute in die Gemeinde gegangen. Beautiful message. Wunderbare Botschaft. I'm so happy. Ich bin jetzt so glücklich. I heard and found out. Ich habe jetzt rausgefunden. What my problem is. Was mein Problem ist. I have a negative filter. Ich habe einen negativen Filter. It comes from your upbringing. Und es kommt aus deiner Erziehung. It comes from being constantly criticized. Es kommt davon, dass du immer wieder kritisiert wurdest. By your parents. Durch deine Eltern. By your teachers. Oder durch deine Lehrer. And it becomes a negative filter. Und es wurde zu einem negativen Filter. And some of our filters are huge and strong. Manche unserer Filter sind wirklich groß. We gotta bring them down. Und die müssen niedergerissen werden. Or we're not gonna go anywhere as a church. Denn diese Gemeinde wird sich nirgends hin bewegen. Because your negative filter is gonna be like an anchor for this church. Weil dein negativer Filter so eine Art wie ein Bremsanker sein wird für diese like Gemeinde. A handbrake. Wie eine Handbremse. That'll never work. So, no millionaire will ever das come. Das funktioniert nicht. Sicher nie ein Millionär hier reinkommen. And you'll be like this handbrake. Und du wirst wie dieser Mensch an der Handbremse sein. The church wants to go forward and you're just Und die Gemeinde will vorwärts gehen und du bremst. We have to be released. There's freedom in Christ. Und wir müssen davon freigesetzt werden, weil es in Christus Freiheit gibt. And I'll just close with the third problem. Und mit dem dritten Problem möchte ich schließen. Und das ist gleichzeitig das Größte. No follow-up. Es gibt keine Nacharbeit. You know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? There's no one to support you. Es gibt niemanden, der euch unterstützt. There's no structure. Es gibt keine Struktur. No accountability. Und keine Verantwortlichkeit jemandem gegenüber. And you find all of that in small groups. Und all diese drei Dinge findest du in kleinen Gruppen. No support. Keine Unterstützung. There's no structure. Keine Struktur. No accountability. Und auch niemanden, dem du verantwortlich bist. Goes right back to what Anthony said. Und das geht schließt genau da an, wo der Anthony aufgehört hat. Authenticity. Also Echtheit. Frequency. Regelmäßigkeit. Commitment. Hingabe. Humility. Und Demut. Right? There's no follow-up. Es gibt keine Nacharbeit. You don't have anyone in your life to support you. Es gibt dann niemanden in deinem Leben, der dich unterstützt. Because you're all alone. Weil du eben ganz alleine dastehst. With your little negative filter. Du mit deinem kleinen negativen Filter. Thinking that more information will bring me deliverance. It won't. Der vielleicht denkt, je mehr Informationen ich habe, dann werde ich freigesetzt. Less information. Weniger Informationen, that I practice, die ich praktiziere, a positive attitude, eine positive Einstellung in the Lord, im Herrn, about yourself, über dich selbst, in God, oder über dich selbst in Gott, and the life group, und so eine Kleingruppe, a life group, oder eine Lebensgruppe. This is it. And we will go from good to great. Und mehr gibt's nicht. Dann bewegt man sich von gut zu großartig. Impact. Und wir werden einen Eindruck hinterlassen. Und wir werden eines Tages vor dem Herrn stehen. And he will smile at us. Und er wird uns anlächeln. And say, well done. Und wird sagen, gut gemacht. Well done. Gut gemacht. That's what I want to hear. That's my personal life vision. Und das ist das, was ich gerne hören möchte. Das ist die persönliche Vision für mein Leben. Ich möchte gerne diese Worte vom Herrn hören. If I don't hear them, I'm going to cry for 20,000 years. I'm going to be so upset. Wenn er das nicht zu mir sagt, dann weine ich sicher 20,000 Jahre lang. I have one chance and I want to go for it. Denn ich habe nur eine Chance und ich möchte diese eine Chance nutzen. I pray every day. Und ich bete jeden Tag, Gott, help me. Hilf mir. I want to be effective. Ich möchte so gern effektiv sein. Help me understand how. Hilf mir zu verstehen, wie das geschehen kann. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you this morning. Wir danken dir heute Morgen. We thank you for our church. Danken dir für unsere Gemeinde. It's your work. Es ist dein Werk. It's a miracle. Es ist ein Wunder. We all have a story. Und wir alle haben eine Geschichte. That you're leading us through. Eine Geschichte, durch die du uns hindurchführst. We want to fulfill our course. Wir möchten so gerne unseren Lauf, unsere Reise vollenden. With passion. Mit einer Leidenschaft. With purpose. Und mit einem Sinn. We pray for the Turkish people in this area. Und wir beten für die türkische Bevölkerung. Somehow, Lord, give us wisdom. Bitte, Herr, gib uns Weisheit. We can reach hundreds of them, hundreds of them. Dass wir Hunderte von ihnen erreichen können. Oder vielleicht sogar Tausende. Before you come. Bevor du wiederkommst. I pray that you would show each one of us your passion for us. Ich möchte, dass du jeden von uns zeigst deine Leidenschaft für uns. Your purpose. Und deinen Zweck für uns. And I pray that together. Und ich bete, Herr, dass wir gemeinsam. As we do life together. Während wir das Leben gemeinsam leben. That we can have an impact. Dass wir einen Eindruck machen können, Herr. In our world. Einen Unterschied in unserer Welt. I pray. Maybe you're here today for the first time. Und vielleicht bist du heute Morgen hier zum allerersten Mal. Maybe you've never received Christ. Vielleicht hast du Christus noch nie angenommen. Maybe God is far away from you. Vielleicht ist Gott für dich sehr weit weg. Let's pray this morning. Lass uns einfach heute Morgen and gemeinsam let's ask beten. The Lord to come into our life. Und bitten wir den Herrn, dass er in unser Leben kommt. A simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Und vergib mir. and wash me clean. Und wasch mich rein. Through Jesus. Durch Jesus. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Forgive me. Vergib mir. I pray. Ich bitte dich.